Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, begutachtete einen Artilleriefeuerwettbewerb der Raketenwerferkompanien zwischen den großen Truppenverbänden der koreanischen Volksarmee. Vor Ort wurde er von den Mitgliedern der Armeeführung wie dem Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, empfangen. Am Wettbewerb nahmen die Raketenwerferkompanien, die von den großen Truppenverbänden der koreanischen Volksarmee ausgewählt wurden. Auf der Beobachtungsstelle erhielt Kim Jong-un einen Bericht über Form und Methode des Artilleriefeuerwettbewerbs und gab dann einen Befehl zum Beginn des Wettkampfes. Bei der Beobachtung der Schussvorbereitung von den Artilleristen sagte er, man könne feststellen, dass die Artilleristen unter den schlimmsten Bedingungen sehr intensiv geübt hätten. Die Artilleristen sollten in den wirklichkeitsnahen Situationen üben und immer für Volltreffer vorbereitet sein. Nach dem Schussbefehl begannen die Teilnehmer des Wettbewerbes, auf die feindlichen Stellungen gezielt zu schießen, mit dem Willen, die Feinde auf einen Hieb zu vernichten. Kim Jong-un schätzte es hoch, dass der Geschützfeuerwettbewerb der Raketenwerferkompanien zwischen den großen Truppenverbänden erfolgreich verlief. Er unterstrich wie folgt. Der heutige Artilleriefeuerwettbewerb hat es erneut bestätigt, dass die Artilleristen jederzeit bei jedem Befehl Volltreffer geben können, wenn sie für die Erhöhung der Trefferquote als Hauptziel in wirklichkeitsnaher Atmosphäre die Übungen machen, damit sie sich gemäß den Kampfaufgaben und den sich verändernden Situationen schnell aufstellen, richtige Schusskennziffer ausrechnen und Treffer landen können. Dann gab Kim Jong-un wertvolle Hinweise für die Verstärkung der Artillerie. Er verwies, man solle sich dessen bewusst sein, dass die Haltung zu der Übung gleich die Einstellung zum Krieg für die Wiedervereinigung des Vaterlandes sei und demgemäß die von der Partei gestellte Losung vom Primat der Übung hochhalten. Man solle es bei der Übungsrevolution als Hauptkettenglied betrachten, bei der Übung die parteiliche Politik, die Annäherung an die Wirklichkeit, die Modernisierung, die Verwissenschaftlichung und Vielseitigkeit zu realisieren. Man solle die Artilleristen darauf vorbereiten, die über eine Stufe höhere Mission zu erfüllen und so die treffsicheren und universellen Artilleristen vermehren, die unter allen Umständen den Feinden Volltreffer geben könnten. Ihr Vorwort wie folgt. Wir haben mit dem Geschützfeuer der treffsicheren Artilleristen dieses Jahr eingeleitet und dessen Ende dekoriert. Die Kommandeure und Soldaten der Artillerie sollen genau wissen, warum die Partei auf die Vollendung ihrer Kampfbereitschaft Gewicht legt, Tag und Nacht üben und nochmals üben, durch Volltreffer den Weg zum Vormarsch nach Südkorea öffnen und schließlich Salutschüsse zu Ehren des Sieges im Krieg abfeuern. Im Wettbewerb errang die Raketenwerferkompanie unter dem 8. Korps der koreanischen Volksarmee den 1. Platz, die unter dem 3. Korps den 2. und die unter dem 7. Korps den 3. An die Raketenwerferkompanien unter dem 8., dem 3., dem 7., dem 10. und dem 9. Korps der koreanischen Volksarmee, die hohe Leistungen vollbrachten, gingen Urkunden, Medaillen und Abzeichen für Meisterschütze.